Ob die Sonne morgen scheinet, ob der Himmel grau und trüb, ob mein Herz lacht, ob's weinet, ich halt fest an Jesu lieb. Wenn die Zukunft auch verborgen, ist sein Wort mir doch bekannt. Er trägt alle meine Sorgen und er führt mich an der Hand. Was mir morgen schon begegnet, ahn ich nicht, kann's nicht ersehen. Doch der heut mich reich gesegnet, wird auch morgen mit mir gehen. Auf dem goldenen Weg zum Leben wird die Bürde sanft und leicht. Hinter Wolken, die da schweben, glänzt das Licht, das nimmer weicht. Wenn die Zukunft auch verborgen, ist sein Wort mir doch bekannt. Strahlt die schönste aller Gaben, er die Sonne der Herrlichkeit. Was mir morgen schon begegnet, ahn ich nicht, kann's nicht ersehen. Doch der heut mich reich gesegnet, wird auch morgen mit mir gehen. Was die Seele auch beweget, mag es Not und Armut sein, der den Sperling nährt und pfleget, lässt mich nimmer mehr allein. Auf dem Pfad, den er bereitet, sei's durch Feuer oder Flut, folg ich ihm, der mich geleitet und mich deckt mit seinem Blut. Was mir morgen schon begegnet, ahn ich nicht, kann's nicht ersehen. Doch der heut mich reich gesegnet, wird auch morgen mit mir gehen.